Das war mal wieder die erste Panne, denn jetzt sollte eigentlich unser Jingle folgen, aber wie das hier so ist, nicht bei Radio Unerhört, sondern bei einer Technik, die man nicht immer ganz unter Kontrolle hat, ist uns das noch nicht gelungen. Marius probiert gerade noch mal ein bisschen, der ist mit mir im Studio, ich bin der Steffen und wir heißen euch herzlich willkommen zu Reducation. Marius, probiert einfach mal den VLC-Player. Dann, ja, das ist hier gerade in Arbeit, aber... Genau. Klick, klick, klick, boom. So lang schon mal ein Hallo. Und nach dem Jingle kommt bestimmt auch schon der erste Song. Der wäre dann... Schmuddelkindern. Das ist schon auch schon ein kleiner Ding für den Zaunfall, für den klimatischen Resten. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Ja, ich kommen, weil der Jingle einfach nicht kommt. Der Jingle dann danach. Gut, viel Spaß. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, aha, ja? Ich glaube, der Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zumal, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt, lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen, unter roten Rattenwimpern, Bargöckinder-Szenen klimpern und verklemmt in vierer Reihen. Knochen morsch und morscher schreien, zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon, dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen, schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick. Kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl, dann roch er an ihm, schlug ihn, schrie stinks nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf nem Hack am Lieder blasen, Rattenfell am Kragen tragen. Hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern und strich um Kaninchenstelle. Eines Tags in aller Helle hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So, jetzt möchte ich einen Beitrag verlesen, den der Matze uns zur Verfügung gestellt hat, der leider nicht bei uns sein kann, weil er gerade seinen Geburtstag feiert, zu dem wir ihm hiermit herzlich gratulieren wollen. Er trägt den Arbeitstitel Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und das Thema ist die 20. Sozialerhebung. Ich lese dann einfach mal vor. Auch die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks stellt Stagnation bei Zugangshürden fest. Ende Juni stellte das Deutsche Studierendenwerk die 20. Sozialerhebung vor, in der erneut die starke Selektion nach Herkunft im Bildungssystem nachgewiesen wurde. Die mehrfache Selektion innerhalb des deutschen Bildungssystems führt in ihrer oftmals letzten Stufe der Hochschule zu einer starken Vorteilssituation für Kinder aus AkademikerInnenhaushalten. So ergibt der sogenannte Bildungstrichter, dass 77 von 100 Kindern von AkademikerInnen eine Hochschule besuchen. Bei Kindern von Nicht-AkademikerInnen sind es hingegen nur 23 von 100 Kindern. Der Bildungstrichter legt weiterhin die viel frühe Selektion der Schule bei Nicht-AkademikerInnen dar. Bei Nicht-AkademikerInnen-Kindern natürlich. Die Gründe für diese Aufspaltung liegen vor allem in der unterschiedlichen ökonomischen Lage der Studierenden und ihrer Elternhäuser. Denn die durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von 864 Euro bringen die Studierenden auf unterschiedliche Weise auf. 87% können dabei auf Unterstützung ihrer Eltern zurückgreifen. Doch nicht bei allen reicht die Gabe des Elternhauses. Knapp unter ein Viertel der Studierenden erhält daher das staatlich finanzierte BAföG, welches bis zur Hälfte ein zurückzuzahlender Kredit ist. Jedoch beträgt der BAföG-Höchstsatz zurzeit 670 Euro. Die restliche Summe muss in den meisten Fällen über eine Erwerbstätigkeit aufgebracht werden. Dies betrifft Kinder von Nicht-Akademikerinnen erneut häufiger. Weitere Belastungen entstehen auch durch die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel durch teuren Wohnraum, wie wir auch in Marburg beobachten können. Aktuell sieht das Studierendenwerk einen Bedarf an bundesweit 25.000 geförderten Wohnheimplätze, wozu jedoch keine staatlichen Mittel bereitstünden. Das Studierendenwerk und andere hochschulpolitische Akteure resümieren daher, dass die Hochschulen vor allem den Bildungsstatus der eh schon Privilegierten absichern. Um zumindest die ökonomischen Hürden zu verringern, wird daher eine sofortige Erhöhung des Bedarfssatzes des BAföGs um 5% sowie eine zukünftige automatische Anpassung an die Lebenshaltungskosten. Die Gewerkschaften gehen dabei noch weiter und verlangen eine Förderung unabhängig des Elternhauses. Der Erste Marburg macht darüber hinaus die kulturelle Dimension von Benachteiligung im höheren Bildung auf die kulturelle Dimension von Benachteiligung im höheren Bildungssystem aufmerksam. So belegen viele Berichte, dass die scheinbar neutrale Leistungsbewertung viel mit angelernten Verhaltensformen und Normen zusammenhängt. Diese ungeschriebenen Regeln, auch Habitus genannt, werden Kindern aus reichen Familien quasi mit in die Familie gelegt. Wenn ihr anderer Meinung seid als Marius, der sich ja fast gerade überschlagen hat vor lauter Enthusiasmus, oder wenn ihr sowieso glaubt, was machen die beiden Radiomacker hier eigentlich für einen Scheiß, die glauben wieder, sie haben mit Weisheit mit Löffeln gefressen. Uns ist bewusst, dass das oft so klingt, darum ruft doch einfach an und belehrt uns eines Besseren, wir lassen uns wirklich gerne belehren. Genauso möglich wäre es auch, uns über Facebook zu kontaktieren. Da sucht ihr einfach mal nach Reducation oder der Gruppe Freedom. Mit Doppel-E-U-M-M am Ende. Genau, und Reducation mit A-E. Also R-A-E-D-U-C-A-T-I-O-N. So, und weil das vorhin nicht geklappt hat, probieren wir jetzt mal den Eingangsjingle noch einmal zu spielen. Und danach kommt dann das Lied White Trash von Plan B.